Kundgabe 2498. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.10.1942. Erziehung zur Duldsamkeit. Arbeit im Jenseits. Es muss der Mensch sich zur Duldsamkeit erziehen, denn diese Tugend ist unbedingt nötig, will die Seele im Jenseits sich am Erlösungswerk beteiligen. Oft mehr wie auf Erden wird der Seele Widerstand entgegengesetzt, so sie die unwissenden und leidenden Seelen dazu bewegen will, Ermahnungen und Belehrungen anzunehmen. Und nur durch größte Geduld kann sie diese Seelen für sich gewinnen und nun ihre Arbeit an ihnen beginnen. Der Leidenszustand dieser Seelen trägt nicht dazu bei, dass sie aufnahmewillig sind, sondern viel eher weisen sie die ihnen helfen wollenden Seelen ab. Denn ihnen mangelt noch jede Geduld, da sie unvollkommen sind. Die schon reifere Seele darf sich aber nicht beirren lassen. Sie muss in nimmer müder Geduld immer wieder versuchen, mit ihnen in Verbindung zu kommen. Sie muss selbst ihnen liebreich zur Seite stehen und die anfängliche Abneigung derer zu wandeln versuchen. Sie muss jeden missglückten Versuch wiederholen und also immer wieder sich diesen Seelen nahen und ihnen ihren leidvollen Zustand vorstellen und gleichzeitig ihnen vorschlagen, was sie machen sollen, um ihren Seelenzustand zu heben. Nur äußerste Geduld und große Liebe bringt einen Erfolg zu Wege. Dieser Erfolg aber ist für das hilfreiche Wesen unsagbar beglückend und spornt es an, unentwegt tätig zu sein im geistigen Reich. Die Seele, die einmal dieses Glück verkostet hat, die in die Tiefen des jenseitigen Reiches gesehen hat, wird nie aufhören, für die Erlösung dieser Wesen tätig zu sein. Ihr eigener Lichtzustand befähigt sie dazu, Licht weiterzugeben. Und die Liebe zu den unvollkommenen Wesen treibt sie unausgesetzt dazu. Doch das sanfteste Gemüt ist erforderlich, will die reifere Seele einen Erfolg verzeichnen. Darum muss die Geduld auf Erden geübt werden. Es muss der Mensch sanftmütig, friedfertig und immer bereit sein, Hilfe zu bringen dem Nächsten. Dann wird er auch seine Aufgabe im Jenseits erfüllen können, die darin besteht, das gottabgewandte Geistige zu gewinnen und ihm die Güter nahezubringen, die allein wertvoll sind für die Ewigkeit. Amen.